4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Ich, ich und ich. Wir. Ich und ich, wir. Mehrfach bereits in diesem Jahr habe ich mich dazu hinreißen lassen, auf die Klasse neuer holländischer Bands hinzuweisen und habe dabei natürlich die alten mit im Blick gehabt. Die Gruppe Shocking Blue zum Beispiel gerade gehört. Deren Album At Home aus dem Jahr 1969 darf man aus heutiger Sicht eine geradezu prophetische Gabe attestieren. Werden jedoch mit der Liebesgöttin Venus und der Harley Davidson gleich zwei Motive besungen, die maßgeblich zuletzt auch den Weg der unumschränkten Herrscherin des heutigen Pop-Universums Lady Gaga prägten. Wow! Aber nun bitte. Auf dem Cover ihres letzten Albums Born This Way verschmilzt Gaga mit der Höllenmaschine Harley zu einem Big Monster. Und nun, ein Album namens Art Pop später, drängt es sie mit der Rakete Nummer 9, Rocket Number 9, zur gut 100 Millionen Kilometer entfernten Venus zu fliegen, um dort sie, die Göttin Venus höchst selbst, zu treffen. Bei der musikalischen Umsetzung zu diesem Venus betitelten Song hilft ein Sample aus einem Track des französischen Duos Zombie Zombie, eben dessen Rocket Number 9. Doch damit nicht genug. Die eigentlichen Komponisten-Credits gehen auch an die Cosmic-Jazz-Legende Sun Ra. Der nämlich war ebenfalls mit der Rakete Nummer 9 bereits vor Jahrzehnten ins All gedüst. Und das übrigens gleich mehrfach. We'll be right back. top of the planet. Enough, enough, enough. Ich, ich und ich, wir, alle Welt, so scheint's, spricht über Lady Gaga. Sie selbst spricht in den Berliner Redaktionsräumen des Magazins Spex und auch anderswo über die Verkunstung des Pop und wenige Straßen weiter dann in den Räumen des Axel Springer Verlages über ihren verstorbenen Hund und ihre Hüftprobleme. Im Berliner Club Berghain präsentiert sie vor 600 geladenen Gästen erstmals ihr neues Album Art Pop, einige Tage ist das nun her, und tanzt gleich selber dazu. Die Intro-Kolumnistin Ada Blitzkrieg befindet, der Abend dort ende zwar viel zu früh, immerhin aber kommt sie nicht umhin festzustellen, Zitat, wir wurden verliebt in uns selbst und den Artpop auf die Straße gespült. Vermutlich sehr fein beobachtet. Doch genau hier beginnt mein Problem. Wie verliebt man sich in sich selber? Ich liebe ich. Ich kann das nicht. Oder ich sollte vielleicht sagen, ich habe es nie versucht. Wir kommen aus dieser verdammten Wir-Zeit. Wir sind die Leute, vor denen unsere Eltern uns warnten. Und so weiter. Ein Freund, Werner, der sagte immer, der größte Scheiß-Song ist von dieser Dänin. Er meinte die Schlagersängerin Gitte Henning und ihren Hit Ich will alles. Werner korrigierte immer, wir wollen alles, so muss es heißen, sagte er dann, hustete und nahm einen weiteren Zug von seinem Joint. Aber die Zeiten ändern sich. Mal ehrlich, wenn du heute wir sagst, schauen die Leute dich doch komisch an. Wir? Wie meinst du das? Werd doch mal deutlich. Also ich kann nur von ich sprechen. Sagen wir es mal so. Die letzte wirklich durchschlagende Wir-Platte liegt nun in der Tat schon einige Zeit zurück. Cause I'm on my way. Hey, it's the sun, and it makes me shine. Hey, it's the sun. Die amerikanische Band Polyphonic Spree verbeugt sich vor der Sonne, deren Magie, deren Schönheit, deren wunderbarer Kraft. 10 Jahre ist das inzwischen her. Polyphonic Spree, eine zum damaligen Zeitpunkt immer so circa 25-köpfige Band. Ich und ich, wir. Bereits um 6 Uhr morgens saß Lady Gaga in einem Friseursalon. Um die alten Haarverlängerungen zu entfernen, ihr Haar blond zu färben und Verlängerungen anbringen zu lassen. Für ihre bereits vor 3 Jahren erschienene Lady Gaga-Biografie befragte die amerikanische Autorin Maureen Callahan zahlreiche Weggefährten, unter anderem auch die ehemalige persönliche Lady Gaga-Assistentin Angela Simney. Ob deren Auskünfte, siehe oben, so stimmen? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann jedenfalls würde das bedeuten, ein Leben vor dem Spiegel. Stelle auf jeden Fall sicher, dass du das Beste aus deinem Aussehen machst, rät Lady Gaga im neuen Song Fashion. Wer diesem Rat nachkommen will, mal ganz ehrlich, ohne Spiegel ist das nicht zu schaffen. Ganz schön verrückt. Bei Dizzy Rascal freilich steigert sich das im Verbund mit Robbie Williams noch einmal ins abgrundtief Surreale. Wenn er morgens am Nachmittag erwacht, verdeckt er als erstes den Spiegel, um eine bessere Sicht zu haben. Hä? Going crazy. I own the world, we own. Ich und ich. Wir im Spiegel. Die erste verbale Verlautbarung auf dem neuen Lady Gaga-Album Art Pop lautet I. Ich. Das Vorgängeralbum Born This Way beginnt ebenfalls genau so. I. Ich. Im dortigen Opener vermählt die Protagonistin sich mit der Nacht. I'm gonna marry the night. Diese Vermählung ist ja auch jetzt wieder eine Erwähnung wert. Im gerade gehörten Titel Fashion. Mitgearbeitet hier an diesem Lied hat will.i.am, der übrigens in der Vergangenheit an einem ähnlich durchtriebenen Coup beteiligt war, wie er sich hier bei Lady Gaga mit dem Song Venus und dessen gleich zweifacher Referenz in Richtung Sun Ra einerseits und Zombie Zombie andererseits auftut. Als der US-Rapper Nas mit will.i.am an der Seite vor 7 Jahren im Titeltrack seines Albums Hip Hop Is Dead den Tod des Hip Hop verkündete, staffierte er das entsprechende Lied mit der Alt-Rock-Hymne Inner Gadda Da Vida aus. Im Original von der Band Iron Butterfly. Los Angeles, 1968. Ein handfester Dinosaurier-Track. 17 Minuten lang. Aber Nas samplete nicht etwa das Original, sondern die spätere Version der Incredible Bongo Band. Wenn man so will, eine Art von Spiegelung. Vergleiche auch Lady Gaga. Oder den vermutlich bis heute sattsam bekannten Schneewittchenreim. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Flip this track again, y'all. NYC, Dirty South, West Coast, Midwest, let's go. If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip and body 'em all day. Roller every station, wreck the DJ. Roll control of every station, wreck the DJ. If hip hop should die before I wait, I load an extended clip and body him all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at A station, wreck the DJ. Smoke, chill, party, and die in the same corner. Get cast in fast body, they man's mama. Quick, fast, trigger fingers on a llama. Revenge in their eyes, Hennessy in the ganja. Words to the wise, with villain state of minds. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Whenever, if ever, I roll up, it's sewn up. Any ghetto will tell you Nas help grow what's up. My face once graced promotional Sony trucks. 100 million in billing, I helped blow them up. Gave my man my right, I could've went left. So like my girl Foxy, the kid went deaf. So people, who's the top 10? Is it MC Shan? Is it MC Ren? If hip hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at every station, wreck the DJ. If hip hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at A station, wreck the DJ. DJ, DJ, DJ. Hip-hop just died this morning. She's dead. She's dead. The bigger the cap, the bigger the pillin'. Come through something ill, missing the ceiling. What influenced my rap? Stick ups and killings, kidnappings, project billings, drug dealings. Criticize that, why is that? Cause Nas rap is compared to legitimized crap. Cause we love to talk on nasty chickens. Most intellectuals will only half listen. So you can't blame jazz musicians or David Stern with his NBA fashion issues. Oh, I think they like me and my white tee. You can't ice me, we here for life, B. On my second marriage, hip hop's my first wifey. And for that, we're not taking it lightly. If hip-hop should die, we die together. Bodies in the morgue lie together, all together now. If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at every station, wreck the DJ. If hip-hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at A station, wreck the DJ. Hello, boys and girls. Welcome to your De La Soul read-along storybook. When you hear this sound, that means turn the page. And now we begin our exciting adventure of... De La Soul is dead. plugs one and two. But that glory's been denied by cassettes and gookie eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he stays black as black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Nuts with the nuts so I don't get an aftermath. If I do, I'll calmly punch them in the 4th day of July. If they try to mess with 3rd degree, that's me, myself, and I. Gern ans Meer, mal wieder weg von hier. Ist egal wohin, einfach weit, weit weg und der Stress bleibt hier. Und am besten gleich. Sie sagt, Mann, ich hätte gern Zeit, wenn ich's gern reich. Ich bin nur so viel, dass es stressfrei reicht. Ey, verdammt, Mann, ich wär gern frei. Sie will nach London, Paris, einfach raus in die Welt und smile. Und jeder Club spielt ihr Lieblingslied, sie will nie wieder heim. Fest dran, aber schaut mich an, sag, was ist mit dir, sag, hast du einen Wunsch? Ich sag, nee, eigentlich ist alles cool, denn Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und hör zu, ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Du, Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und hör zu, ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Baby, ich zerbrech mir den Kopf, denn was bringt mir das Geld, wenn ich dich nicht seh? Wenn du mich dann ansiehst, bleibt meine Welt kurz stehen. Und ich weiß ganz genau, dass du dich gerade fragst, ob das mit uns geht. Kaum bin ich da, muss ich weg, doch versprech dir jetzt, und bald wieder da. Ich bin in London, Paris, Mann, ich glaub, ich bin jetzt ein Star. Nein, ich denk nicht nach, sondern mach nur, was ich mag. Denn diese Welt ist geil, jeder Tag zur Zeit macht Spaß. Und es ist wahr, es gibt viel, was mir gefällt. Und ich glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Du, Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Baby, und alles Geld der Welt hat plötzlich keinen Wert, wenn du mich ansiehst. Und alles dreht sich um sich selbst. Fühlt sich an, als ob man fällt. Nichts, was uns jetzt noch hält. Nur wir zwei gegen die Welt. Denn Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Und Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Und Baby, glaub mir, das Beste, Beste. life. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. I owe is it just my De La song? What I do ain't make believe. People say I sit and try, but when it comes to being De La, it's just me, myself, and I. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir hatten hier für gleich eine ganze Reihe von Minuten in diesem Studio hier gerade einen technischen Total-Crash, wenn man so will. Und deshalb ein massiver Break in dieser Sendung. Ich will einfach so tun, als wäre überhaupt nichts angebrannt und mache so weiter, wie ich das ursprünglich geplant hatte. De La Soul, ich, ich und ich, wir. Vor ziemlich genau 2 Jahren haben Wissenschaftler der University of Kentucky eine Studie veröffentlicht, die unter anderem der Frage nachgegangen war, inwieweit Personalpronomen wie ich und wir innerhalb von Popsong-Texten zu bzw. abgenommen haben. Untersucht worden war ein Zeitraum von insgesamt 30 Jahren, eine zugegebenermaßen womöglich fragwürdige Studie, flossen doch die jeweils nur erfolgreichsten 10 Songs eines Jahrgangs in die Untersuchung mit ein. Eigenartig auch das Resultat, denn die Steigerung von Ich innerhalb dieses Zeitraums von immerhin 30 Jahren betrug wohl nur läppische 3%. Ich hätte einen höheren Prozentsatz erwartet. Narzissmus, Eigenliebe im Pop. Ich muss gestehen, die fortwährend neue Selbstinszenierung der Lady Gaga ist mir letztlich ein Rätsel. Gestern noch präsentierte das ARD-Boulevardmagazin Brisant laufende Bilder von Frau Germanotta in einer gigantischen Kostümkonstruktion. Eine Art Flugechse-Hubschrauber-Look. Daran geknüpft dann die Behauptung, das neue Album Art Pop sei heute, also gestern, erschienen. Falsch. Es erschien bereits Freitag. Und damit ist es heute und ebenfalls gestern im Grunde bereits uralt. Das größte Problem dieses unermüdlich neue Signale ausspeienden Kommunikationsvulkans namens Lady Gaga ist ausgerechnet ihre Musik. Statisch, unveränderbar. Eigentlich ein Anachronismus in der metadynamischen Welt dieses rastlosen Wesens, das selbst das eigene Geschlecht ständig spielerisch zu wechseln weiß. Ich, ich und ich, wir. Ein aufreibender Kampf ist das vermutlich gleichwohl, der an jedem neuen Tag neu inszeniert sein will. I against I. Survive, survive, survive, survive, survive, survive, survive. live that way. Ich, ich und ich, wir, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Goethe, Faust. Die innere Zerrissenheit aus einem macht sie zwei, ich und ich. Mos Def schwankt im Verbund mit Massive Attack zwischen Vernunft und nackter Gier. Auch die Bad Brains hier im Hintergrund kennen das Plural Ich nur zu gut. Eye against Eye. Bei ihnen gibt es ebenfalls einen exakt so betitelten Song. Und auch den hier, der im Hintergrund läuft. I and I survive. Ich und ich, wir überleben. Warum rafft der Reiche immer mehr an Geld zusammen und warum findet der Arme so wenig Spaß im Leben? Fragen Sie im Song und verweisen auf Jah, Gott. Lady Gaga räumt solcherlei Fragen eher gelassen und fast schon beiläufig aus dem Weg. I'm rich and I'm a little bit of a bitch. Ich bin reich und ein wenig auch ein echtes Luder. Und was ist mit uns? Wir. Wir sind Helden. Ich verstehe, dass diese Band es gut sein ließ, der Name wirkte am Ende antiquiert und in keinster Weise Gaga. Aber nun will ich mal nicht so tun. Bin ich selber denn etwa Gaga? Ein Selbstversuch. Ich betrete den örtlichen Lebensmittelmarkt und störe eine Mitarbeiterin bei der Arbeit. Sie zeichnet gerade Preise aus. Könnten Sie mir wohl Tabak aus dem Lager holen, frage ich Sie und entschuldige mich gleichzeitig für die Störung. Zur Erklärung, früher gab es den Tabak an der Kasse. Da er aber ständig geklaut wurde, lagert man ihn nun im Lager. Ich nenne der Verkäuferin den Namen der von mir gewünschten Packung und füge noch hinzu, sie sei blau. Die Verkäuferin geht los und kehrt mit einer Dose zurück. Keine Dose, ein Päckchen, sage ich und entschuldige mich erneut. Sie teilt mir im gebrochenen Deutsch mit, sie habe nur blau verstanden und zieht erneut los. Der Filialleiter taucht auf. Wenn Sie schon den Tabak ins Lager packen, können Sie das gleich auch mit den Lippenstiften tun, sage ich ihm ärgerlich. Die sind nämlich noch wesentlich leichter zu klauen, weil kleiner. Lippenstifte werden hier nicht geklaut, sagt der Mann, im Gegensatz zu Tabak. Sie meinen also, jeder Raucher wäre ein Dieb, sage ich und füge hinzu, Sie sind doch Gaga. Wenn hier jemand Gaga ist, dann wohl eher Sie, sagt der Filialleiter nun zu mir. Nun kommt die Mitarbeiterin zurück und reicht mir die gewünschte Packung. Ich entschuldige mich erneut bei ihr, nun schon zum dritten Mal. Beim Filialleiter hingegen bedanke ich mich. Offensichtlich bin ich nämlich tatsächlich Gaga. Test also bestanden. Jetzt lebe ich jeden Tag aus, jetzt trinke ich jedes Glas leer. Ich will nicht viel, ich will mehr, jetzt bin ich frei und will alles. Ich lerne Spanisch und Bridge, ich spiele Schach und Klavier. Ich kämpf, gewinn und verlier und geb nicht auf, ich will alles. Ich sage nie mehr vielleicht, ich schrei hinaus, was ich fühl und setze alles aufs Spiel. Ich will mehr, ich will mehr, ich will alles. Nie mehr bescheiden und stumm, nie mehr betrogen und dumm. Nein, ich will alles und zwar sofort. Ehe der letzte Traum in mir zu Staub verdorrt. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. We'll be right back. Ich, ich und ich. Wir. Wir brauchen keine Bildung und keinen Überwachungsstaat. Weit vor der NSA-Offenbarung haben Pink Floyd diesen Horror bereits an die Wand gemalt. Überwachung. Freilich, echte Aufregung darüber sieht anders aus als das, was derzeit an dünnen Witzchen darüber durch Büros und Straßen wabert. Mal ernsthaft, was können wir eigentlich noch tun? Sollen wir denn alle miteinander Gaga werden? Ja, empfiehlt die amerikanische Gender-Aktivistin Judith Hellstrom innerhalb eines Interviews mit Zeit Online-Mitarbeiter Thomas Groß. Es wäre eine Welt, in der die Hühner ihre Stange verlassen. Eine, in der ein neuer Glaube an Kollektive und Vielheiten entstünde, sagt sie. Übrigens, auch Lady Gaga möchte nicht ewig nur für sich umherziehen. Ich will nicht immer alleine sein, beteuert sie im Schlusssong des neuen Albums Gypsy. So also könnte er aussehen. Der Weg von ich, ich und ich hin zu wir. Zunächst die komplette Vereinzelung und Gagaisierung aller und am Ende dann zurück zum Kollektiv. Als Soundtrack dieses Trips eignet sich womöglich ein Song der dänischen Schlauköpfe Laid Back, der das patzige Reklamieren ihrer Landsfrau Gitte, ich will alles, glatt vergessen lässt. We don't need no bad vibrations. Was wir also, ich, ich und ich, am wenigsten brauchen, ist schlechte Stimmung. Davon hatten wir, weiß Gott, genug. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talk-Radio mit Jürgen Domian. Kommt wieder nichts? Na, langsam wird's witzig. Nee, kommt was. Ciao.